So. Ich glaube, jetzt nimmt es wirklich auf. Da steht Recording. Ja, dann fangen wir mal an jetzt. Ja, willst du ein Begrüßungswort sagen? Irgendwas so, herzlich willkommen bei Props Up oder so. Ey, ihr Ficker, willkommen bei Props Up. Ja, das finde ich gut. So können wir anfangen. Sehr geil. Ja, Mann. Ja, Mann, also wir sind Props Up auf jeden Fall. Soll ich erstmal mit mir starten? Ja, ich starte erstmal mit mir. Also ich bin Manic MC, das ist mein Rap-Up-Pseudonym, würde ich sagen. Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, auch bekannt in Sachsen. Hab vor gut 5 Jahren angefangen mit Rap selber. Wie ich dazu gekommen bin, eigentlich durch die Schule, durch die Musik, hatte ich irgendwann Bock gehabt, Texte zu schreiben und dadurch ging das. Und jetzt haben wir halt Bock auf dieses Teil. Ja. Mal ganz kurz eine Frage. Ja. Du bist echt 21? Ja, Mann, fast 22. Alter, krass. Ich dachte immer, du wärst älter. Jetzt erfahre ich dir durch den Podcast, du bist 21, ey. Heftiger Scheiß, Mann. Ja, mein Rapper-Pseudonym hat ja gewechselt, habe ich dir ja vorhin schon geschrieben, von GK zu Vito K oder Vito Rap, wie auch immer. Ich mache es einfach kurz als Vito. Bin zu Rap-Musik gekommen durch, schon ganz früher, durch Samy Deluxe und so ein Scheiß. Ich habe Anfang 2000 diese Samy Deluxe LP voll gefeiert, Eminem mit Please Stand Up und so ein Scheiß. Da war ich übelst drauf, aber so richtig. Ja, mega. Und dann bin ich irgendwann im Alter, so mit, weiß ich gar nicht, 14, 15, habe ich mir mein erstes komisches Headset-Ding gekauft, so, also mit einem Headset aufgenommen und in der RBA gerappt, ey. Das war noch ganz weit vor diesen YouTube-Block-Battles und so. Und kennst du die RBA? Ja, klar, auf jeden Fall habe ich auch schon mal 1-2 Battles gemacht, ja. Aber ja. Ich war nie ein guter Battle-Rapper, deswegen habe ich das ganz schnell wieder gelassen. Ja, ging mir ähnlich. Ja. Aber ich habe auch ähnlich angefangen. Ich habe halt nicht mit dem Headset angefangen, aber ich habe halt mit so 40 Euro T-Bone SC 440 oder so angefangen. So ein USB-Mic, ne? Ja, so ein richtiger Dreck halt einfach. Aber es ging halt. Ey, guck mal, was ich gerade entdeckt habe. Du kannst dir einfach Einhörner schicken. Ja. Ach, was in Skype? Voll gay. Ja, auch wir lieben Einhörner, Ja. Merkt euch das. Auf jeden Fall nochmal zur RBA zurückzukommen. Das Coole ist ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber aus der RBA entspringen ja auch einige Größen, sage ich mal, die ja, heute so rap-technisch ja total krass unterwegs sind. Zum einen war da Kollega, der hat ja in der RBA angefangen. Darüber hat er diese Hood-Tapes, glaube ich, gemacht mit diesem X-Mess-Tape. Crow war ganz früher. Auf jeden. Casper war in der RBA. Weil wir gerade über Crow reden, der ja damals noch Lyric dort hieß. Hast du das mitgekriegt, dass er dieses quasi dort dieses Comeback kurz gefeiert hat und gegen Pladesa gebattelt hat in der RBA? Ja, krass. Alter, ey. Super geil, ne? Ja, richtig cool. Fand ich eine geile Aktion, ja. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Sansa, der Rapper. Der ja, Mann. Julians Block Battle mäßig jetzt voll unterwegs ist und so. Ja, es ist leider nicht einer meiner Favoriten, aber der Typ hat auf jeden Fall was drauf, kann man nicht absprechen. Ja, ich habe früher mal eine Zeit lang für den Cover Design für 2 Alben von ihm. Echt? Für Sansa? Ja, die er auch tatsächlich verkauft hat. Und dafür hat er mir dann immer ein Feature versprochen und das habe ich bis heute nicht bekommen. Also, falls ihr. Also, ja. Falls ihr das anhört, schreibt alle, fick dich Sansa, gib ihm das Feature. Ganz genau. Also wer gerade hier zuhört und irgendwann mal mit Sansa in Kontakt kommt, der darf ihm gerne sagen, dass er mir noch ein Feature schuldet. Ansonsten Tubo, der macht, kennst du den? Ja, den kenne ich auch, der macht für Esther Beat. Genau. Gemacht am Anfang. Und der hat auch mal selber den gerappt. Auch geil, echt, der hat selber mal gerappt? Ja, ganz früher, in der RBA, muss man gucken. Der ist, glaube ich, in dieser Hall of Fame oder so, oder was das ist. Und ich habe von dem auch noch Songs auf einer alten externen Festplatte von 2004, 2005 oder so. Extrem krass. Wie ist das? Also ist der rap-technisch gut unterwegs gewesen? Oder auch eher so anfängermäßig? Oder wie willst du das beschreiben? Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich meine, der macht geile Beats, aber... Ja. Ich finde, der war schon technisch sehr versiert und eigentlich auch extrem cool. Ja, keine Ahnung, warum der einfach aufgehört hat, ne? Also ich bin mit dem noch über Facebook von Zeit zu Zeit in Kontakt gewesen jetzt und ja, ich glaube, die Beats-Ding lag ihm einfach mehr. Der hat ja auch schon früher schon Beats gemacht. Ah, Und da fällt mir direkt ein, Alter. Der hat für die VBT 2013 Splash-Qualifikation von Esther den Beat gemacht. Den finde ich heute einfach noch einer der geilsten Beats, die ich je mitgehört habe. ja. Also, ich meine, gut, mit Esther in Kombination auf dieser Qualifikation super geil, einfach hat einfach super zusammengepasst. Definitiv. War eine schöne Sache. Wobei ich sagen muss, ich finde seine Beats, die sind jetzt mittlerweile besser, aber so um 2012 rum war das doch schon so EDM, Ja, Techno-mäßig. Also das fand ich wieder zu krass, weil das feiere ich überhaupt nicht so. ich habe sogar, glaube ich, mal auf ein, zwei Beats von ihm gerappt, muss ich, überlege ich gerade so. Ja. Auf meinem Countdown-Tape 2012 war das, glaube ich. Da habe ich 5 Tage gehabt, 5 Tracks gemacht. Genau, da hatte ich ein Beat von ihm dabei. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir uns jetzt lange über die RBA unterhalten. Ja, aber ich find das ein cooler Einstieg. Jetzt können wir ja Auf nochmal jeden. zu dem Konzept von Props abkommen. Und Genau. zwar, die habe ich ja vorhin schon erzählt, erklärt. Also wir haben ja schon auch viel geschrieben darüber. Jetzt nochmal für unsere Zuhörer, die hoffentlich irgendwann zahlreich sind. Das Konzept oder die Idee dahinter ist einfach mal so einmal die Woche oder zweimal im Monat, keine Ahnung, in welchem Rhythmus wir das machen, hängt auch davon ab, wie wir Zeit haben. Aber dass man einfach quasi Props verteilt, wie der Name schon sagt, statt What's up machen wir Props ab und verteilen Props an coole Rapper, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind oder eher unbekannt sind und Ja, oder die halt irgendwelche Dinge selber groß, krass geschaffen haben oder einen coolen ja. Weg das haben. Und das ist, glaube ich, einfach so. Einfach ein bisschen über Rap plaudern, wer gerne über Rap zuhört, ey, Ja, eben. ist halt herzlich willkommen. Ich finde auch, da bin ich ganz ehrlich, es gibt ja schon so ähnliche Formate. Ich habe schon vor einem Jahr darüber nachgedacht. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht über also ein anderes Format und einen anderen Inhalt mit einem Kollegen zusammen und habe schon letztes Jahr darüber nachgedacht. Jetzt gibt es ja auf Spotify Schacht und Wasabi, dieses Shazabi oder wie das heißt. Kennst du das? Nee, habe ich noch gar nicht. Also ich habe mal mitgekriegt, dass die jetzt irgendwie Podcasts, aber wirklich beschäftigt habe ich mich damit nicht. Ja, also ich finde, viele, die machen dann da ihren Talk. Ich finde so bei Schacht, Falk Schacht und dieser Wasabi, die kannte ich vorher überhaupt nicht. Die machen das so total journalistisch irgendwie und Echt, ja. ja, also viel auch klar so mit eigener Sichtweise, aber dann trotzdem, ja, weiß nicht, das so, ja, kann ich nicht erklären. Fixt mich einfach nicht an, bockt nicht. Keine Ahnung. Und dann gibt's halt noch Nee. so andere, die nicht so geil sind, sage ich mal, die sitzen dann da, quatschen über Materia irgendwie eine Folge lang. Ich glaube, der Deutschrapcast heißt das. Ja, und ja, ist auch scheiße. Wir sind offenkundig, was wir scheiße finden, finden wir scheiße. Ja, wir heißen auch Diss Up nebenbei. Ja, das ist dann eher dein Part. Ja. Ja, nein, aber weißt du, klar, also ich bin jetzt auch in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland geboren und sonstig was, aber ich finde, man muss so ein bisschen offen sein für alle Rap-Sachen und so und dann kommt da im Intro hört man so, ja, hallo, ich bin der Daniel und der andere heißt Bernhard oder so und dann habe ich mir auch gedacht, jo, und die machen Deutschrap-Podcast und ja, das hören garantiert dann ganz viele Leute, die mit Rap sozialisiert sind und ich finde, und das muss man ja auch mal sagen, das ist ja eigentlich so ein Sozialisationsding von Leuten, die entweder aus einer sozial schwachen Schicht kommen oder einen Migrationshintergrund haben, ne? Weil ich finde, ich war im Gymnasium, ich bin jetzt auch nicht sozial schwach oder so, aber ich habe mit vielen, ja, ich bin halt mit Schwarzköpfen aufgewachsen, ne? Ja, Und in jeder. ja, weiß nicht, da ist man schon In anders, ne? dem Und Sinne können wir auch gerne mal sagen, Refugees welcome, immer dafür ja, offen. Also. definitiv. Naja, aber man muss ja an der Stelle sagen, das Rap-Ding ist ja dann doch schon eher sowas für die Leute, die jetzt, Ja, der deutschen Sprache vor allem auch echt krass mächtig sind für Deutschrap. ja. Naja, aber ich finde auch zum Beispiel so dieses Rap zum Beispiel, bestes Beispiel Flair. Ich glaube, der wurde die letzten Jahre nie richtig anerkannt so und Rap an sich nicht, ne? So und jetzt, gerade jetzt, wo dieses Böhmermann-Ding läuft, denkt man jetzt so, ja geil, jetzt Flair ist ja doch gar nicht so scheiße, ne? Der Ja, war ja Flair war dieser. früher halt schon recht bekannt und hatte seine Zeit, aber Dann zwischendrin war es so gemacht, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe das neue Zeug gar nicht gehört. Interessiert mich auch nicht wirklich, weil ich irgendwie Flair hat mich irgendwann einfach verloren durch seinen ganzen komischen Kram, den er gemacht hat. Und, es war Ey, mir immer aber zu. er kommt zurück, er kommt zurück. Also ich feiere den gerade tierisch ab. Okay, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal reinziehen. Habe ich Bock. Ich Also. bin immer offen dafür. Also, wenn ihr unseren Podcast hört und sagt, ey, cool, ihr habt mal Bock drauf und habt auch mal ein paar Rapper, die kaum einer kennt oder die man vorstellen kann, könnt ihr uns gerne Vorschläge auch zukommen lassen. Dann sind wir auf jeden Fall Das finde ich eine immer gute dabei. Idee. Ja. Ja. So, wollen wir da mal sagen, worum Ich es war noch heute gar nicht eigentlich fertig. Ich war geht? noch Aber gar immer nicht noch nicht. fertig. Nee, Immer und zwar. dabei. Und zwar war mein Gedanke auch so, ja, guck mal, ich habe es eigentlich schon verloren. Nein, genau, Rap feiern jetzt die Leute, die es eigentlich die letzten Jahre immer so belächelt haben. Weißt du, die so, selbst wo ich selber angefangen habe zu rappen, gab es so voll viele, die das so belächelt haben. Und dann, als dann nach und nach so der kleine Lokalerfolg gegeben war, sage ich mal, ne, kamen dann viele an und haben dann auch Props verteilt, ne? Und dann denkt man sich auch so, ja, zu spät, ne? Und das Phänomen, das habe ich auch bei Prinz Pi zum Beispiel beobachtet. Wenn man das zum Beispiel sieht, Was? jahrelang total der Underdog irgendwie. Und dann, als er da ich glaube, Kompass ohne Norden und mit Casper da irgendwie auch ein Naja. paar Dinger am Laufen hatte. Ey, diese ganzen Jutebeutelträger, ich habe ja nichts dagegen, aber also ich finde so, Rap sollte nicht zu krass Hipster werden. Rap sollte noch Rap bleiben und nicht irgendwie so ein Oh, Mode. warte, warte, was? Was? Was ist jetzt passiert? Mein Bildschirm ist ausgegangen. Ich sehe nichts mehr, aber ich höre dich noch. Was Ich ist passiert? glaube, das Ah. ist Standby vom Bildschirm, oder? Nee, nee, Stromkabel war irgendwie locker. Jetzt geht's wieder alles in Wow. die. Ich bin zurück. Ja, egal. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Jetzt nochmal ganz kurz Props Wie? ab, ne? Wir verteilen Props und so. Wenn jemand einen coolen Rapper kennt, den wir vorstellen können, stellen wir den vor. Ansonsten halten wir uns einfach an aktuelle Themen und werden da entsprechend was vorstellen. Und heute haben wir uns speziell von meiner Seite kam die Idee, Sierra Kids so für die erste Folge rausgesucht. Bin ich einfach mittlerweile ein Riesenfan von ihm. Ich muss sagen, der hat einfach einen geilen Weg hinter sich, auch einen schweren Weg, glaube ich, teilweise. Ich meine, wie jung war der? Ich glaube, 16 Jahre alt war der, als das erste Mal gesigned wurde, da irgendwie bei Raf Camora am Ja, Label. Digipendenza, ne? Ja, genau, da war der drin und dann hat er irgendwie ich weiß gar nicht, sein erstes Album kam dann erst 2014 und dann aber halt 2013 war, glaube ich, seine Release-EP so über dieses Label Copvilla hieß das Ding. Ja. Ich habe das gar nicht, also ich muss sagen, zum Beispiel die ersten beiden Alben, so 2013 Copvilla und dann kam, glaube ich, 2014 Nirgendwer, habe ich noch gar nicht so viel gehört. Das habe ich jetzt erst gehört, nachdem ich wirklich auf Sierra Kid gekommen bin. Ich weiß, kann mich erinnern. Das erste Mal bin ich auf ihn gekommen, da war es 2015, da hat er jetzt sein Album FOSD oder sein Mixtape rausgehauen. Fand ich ganz geil. Ich glaube, das erste Lied, was ich da von ihm gehört habe, war Dein. Fand ich unfassbar passend, weil es halt auch in dem Moment, glaube ich, zu meiner Situation passend war. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist ein sehr geiler Track, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Kenne ich leider gar nicht. Ist halt Sierra Kid, müssen wir, glaube ich, am Anfang sagen, ist ein Mensch, der mittlerweile sehr stark mit Autotune arbeitet, aber auf einer unfassbar geilen Art. Also ich finde, er bringt da eine Melodie in dieses das ganze Autotune-Ding rein und übertreibt es halt einfach nicht. Super geil. Ja, genau. Damals habe ich ihn halt bei Dein, habe ich ihn angehört und habe mir FOSD ein bisschen reingezogen. Und dann ist er für mich ein bisschen wieder aus der Bildfläche verschwunden. Und dann kam letztes Jahr die Before Funreal EP mit Sani. Da hat er das Video Sani einfach aus dem Nichts rausgeballert und das war einfach der Übertrack. Weiß ich nicht, ob du den gehört hast. Ich muss dazu auch gerade erstmal was sagen. Also ich finde es sehr schön, dass du total begeistert von dem bist, weil das ist sehr kontrovers zu meinem Blick auf diesen Künstler. Das finde ich ganz gut eigentlich. Also ich habe keinen Hate auf den, aber ich feiere den halt nicht so krass ab, muss ich dazu sagen. Und ich denke, das wird hier auf jeden Fall noch dann ein dynamisches, sehr schönes Gespräch darüber, weil ich sehe das Ganze ein bisschen anders, weil ich finde diese Autotune-Geschichte, künstlerisch gesehen, ist das, glaube ich, extrem gut, was er da macht. Also ich denke mal, Autotune ist generell nicht einfach, also zumindest so, dass es dann auch geil klingt, weil irgendwie die Zeit dafür ist auch vorbei, sage ich mal. Auf jeden Fall. Aber Also ich feiere diesen Cloud-Rap-Kram eigentlich gar nicht so ab, muss ich ehrlich gestehen. obwohl er sich ja selber, ja gut, ich weiß nicht, wie weit man Cloud und Trap jetzt teilen kann. Ja, Na, aber ich finde viel dieses mit, das sind ja ja, dann ja. diese atmosphärisch schummerigen Beats, sage ich mal, die so schon eher düster und dann eher langsam und dann dieses schnelle Trap-mäßige daraus so und dann auch vieles, man versteht ja auch manche Sachen. Also mir geht's so. Ich verstehe den Text erst, wenn ich die Lyrics gelesen habe und dann verstehe Echt? ich auch, was er sagt manchmal, weil ich finde Okay, das sehr undeutlich. kann ich teilweise nachvollziehen. Also es gibt definitiv Lieder, wo ich auch manchmal denke, okay, da muss ich zwei, dreimal hinhören. Und ja, die Sache mit dieser Autotune-Geschichte, ich meine, wie lange gab es denn einen unfassbar großen Hate auf dieses Autotune und jetzt kommt dieses Autotune so langsam, oder was heißt so langsam, es ist mittlerweile zurück, weil mittlerweile ist es ja einfach im Hype des Jahrtausends, finde ich. Und er ist mir da halt einfach aufgefallen durch seine Art, wie er damit umgeht. Es ist halt nicht wie jeder X-Beliebige, der halt mit Autotune umgeht, sondern er macht das halt auf so eine seine spezielle Art. Er passt das so unglaublich seinen Flow an seiner Stimme. Und das finde ich so geil, so beeindruckend. Und dann hat er ja lange dieses Album Rest in Peace angekündigt gehabt, was jetzt dieses Jahr rauskam. Ich habe lange damit gehadert, kaufe ich es mir jetzt, kaufe ich es mir jetzt nicht. Und dann habe ich es mir gekauft, richtig als CD, habe es noch zu Hause stehen. Ich bin so ein alter CD-Sammler, ich habe tausende CDs gefühlt, weil ich kaufe mir lieber eine CD als einen Musik-Download, finde ich irgendwie kacke. Ich meine, es ist cool, dass es das gibt, aber lieber habe ich 5 Euro mehr bezahlt und habe was in der Hand. Ja, dieses Album ist sehr facettenreich auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, viele Reviews gelesen, die alle sagen, oh, nicht so gut, ja, was ist da los und aber erstaunlich an ihm ist halt einfach so sehr, was ich auch so feiere, dass er das alles so selber aufzieht. Er hat sich ja quasi 2015, glaube ich, von Raf Camora gelöst und hat dann quasi gesagt, ich gründe jetzt mein eigenes Label, ich glaube Team Fuck Sleep oder so heißt das Genau, jetzt. genau. Da habe ich nämlich auch noch einen Künstler, den ich jetzt zu dem Zusammenhang gleich gerne nennen würde. Aber mach mal weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, und dann hat er das gegründet und hat halt quasi das selber aufgebaut, hat dann seine EP rausgeholt, hat seine Jungs supportet, hat gesagt, ey, ich zieh die mit und das ist so krass. Ich weiß nicht, vielleicht, ob du an den gleichen denkst wie ich. Denkst du jetzt an Mena oder wer ist dir Nee, da? ich meine, ich weiß nicht, ob er da zu dem Team gehört, so direkt, aber der ist ja auch im ähnlichen Kosmos unterwegs, sage ich mal. Kinda Gray. Ja, auf jeden, Alter, auf jeden. Extrem geil. Also ich habe den Oh, jetzt krass, ja. dieses Jahr gefunden mit No Way und dann habe ich mir weitere Songs angehört und ich habe den extrem gefeiert. Hast du iPhone gehört, also wo er mit Mena unterwegs Ja, ist, auch super geil, Hammer. wie er da einfach reinkommt, ja Mann, ich vermisse Missy, Missy. Ah, immer Ganja wie ein Hippie, ja, super geil, Alter, weil man ja auch so eine tiefe Stimme hat, aber die so geil einsetzen kann. Alter, super krass, ja, Kinda Gray ist auf jeden Fall auch Ja, ist mega auch. underrated. Also ich finde auch, das ist so ein Hook-Monster, ne? Also was der da an, das sind so Ohrwürmer einfach, das ballert, ne? Das ist Ja. extrem, extrem geil. Also ich muss zum Beispiel auch mal sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir gerade bei Kinda Gray sind. Es gab damals, ich glaube 2013 war es im VBT irgendwo. Ja, da war der dabei. Da hat Punch Arroganz einen Supporter, der hieß Thais. Und dann plötzlich ein Jahr später, glaube ich, im JBB kommt plötzlich Kinda Gray mit seiner Qualifikation, 17 Jahre alt, sticht da übelst raus teilweise in dieser Qualifikationsphase, weil er so jung ist und trotzdem keinen Text hat. Und dann habe ich ihn gefragt persönlich, ob er denn der und der ist, ob er den kennt. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin Kinda Gray. So, weiß nicht, ob er sich dann einfach von dem Alten abgrenzen wollte oder nicht. Aber das war krass, da ist er mir damals schon aufgefallen und habe gedacht, fuck, der Junge, aus dem könnte mal was werden. Und wie gesagt, leider viel zu underrated. Aber genauso wie Kid, meiner Meinung nach auch immer noch zu underrated. Ich meine, er bekommt langsam seinen Hype. Ich weiß auch nicht, ob er mittlerweile in Sony in Verbindung steht und die zusammenarbeiten, so für Vertrieb und den ganzen Spaß. Aber ja, also Kid, absolute Empfehlung von mir. Also wer auf Autotune steht und das geil findet, wenn einer damit gut umgeht, super nice. Also das Album lohnt sich, meine ich auch. Es sind geile Features dabei. Also einer seiner Jungs ist Mena zum Beispiel. Das ist auch ein sehr geiler Typ, finde ich, der jetzt auch ein bisschen durch ihn im Hype kommt. Dann als weiteres Feature ist Danju mit drauf, den ich auch sehr cool finde. Hat auch eine sehr interessante Entwicklung. Ja, der war ja, der ist, glaube ich, Chimperator Camp, ne? Der war Chimperator. Das ist halt das Krasse. Er hat jetzt auch sein Album Auf der Wolke oder so gedroppt und hat auch ein paar Lines über Chimperator rausgehauen, dass er nie schwarze Zahlen schreiben würde und so ein Kram. Das fand ich sehr interessant, weil ich sagen musste, ich fand Chimperator immer sehr interessant. Immer so ein Label gibt, wenn die mich mal irgendjemand sein würde, wenn es mal so weit kommen würde. Chimperator wäre auf jeden Fall eins meiner Labels, wo ich auch gerne hingegangen wäre. Auch wegen den Künstlern gerade. Crow finde ich auch ziemlich geil, ist ein ziemlich guter Künstler, also was der mittlerweile raushaut, Ja. kann man ihm nicht absprechen. Ja. Aber ich glaube, Auf Crow, jeden Fall. das wird, also ich denke, das ist ein ähnliches Phänomen wie Sierra Kid. Und zwar, ich finde, aktuell, Crow hat noch diesen Hype, weißt du, so von diesem Ray-Op-Film, sage ich mal. Ja. Aber die machen doch schon musiktechnisch dann doch schon sehr spezielle Musik, finde ich. Und also bei Sierra Kid speziell weiß ich nicht, ob das so Mainstream-tauglich ist. Das ist so, also ich glaube, der ist auch einfach so underrated, weil er darauf pfeift, was andere Leute feiern. Ich Ja. glaube, das hat er auch mal in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, dem ist das scheißegal, was der Mainstream will. Der will Musik machen, auf die er Bock hat. Und Genau. ich glaube, in dem Zusammenhang hat er auch gesagt, Musik sollte umsonst sein oder so. Und wenn man Bock drauf hat, das ist so Kunst, das muss man leben und nicht irgendwie Ja. extrem, sage ich mal, abfeiern und dann so kommerzmäßig dann machen, ne? Ich glaube, das ist halt, was ich auch an ihm so sehr mag, dass er so eine Fanliebe hat. Also, wo du wirklich merkst, er liebt seine Fans, weil er bedankt sich jedes Mal bei seinen Fans, dass sie ihm das ermöglichen, dass er seinen Traum leben kann, dass er seine Musik machen kann, so wie er will, dass die Leute das feiern. Und er hat halt schon irgendwie seine Grundbase geschaffen, die ihn feiern, die ihn gut finden. Und ich glaube, mehr braucht er auch nicht. Er hat seine paar Auftritte, bringt sein Album raus, macht dadurch, dass ich das im Moment hat, seine Musik bezahlen kann, vielleicht sein Leben. Und das ist doch geil, mehr will man doch gar nicht. Ich glaube, er braucht gar kein krasses Luxusleben oder so, sondern er will wirklich einfach seine Musik leben und das genießen und den Leuten halt irgendwie seine Musik präsentieren. Wo ich Ja, jetzt sage, es ja. gibt genug Künstler, die ich absolut hasse, weil die einfach nur auf Kommerz sind, aber da braucht man, glaube ich, gar nicht anfangen. Ey. Da gibt es eine ganze YouTube-Szene, die alle nur Musik machen, um Geld, noch mehr Geld Ja, zu scheffeln. ey. Ich glaube jetzt, ich bin da ja so ein bisschen drinne, weil ich bin ja beruflich als Lehrer unterwegs, wie du weißt. Und da kriegt man ja viel mit so über die Schüler. Und da habe ich mir dann letztes Jahr erstmalig so ein paar Sachen reingezogen, bin jetzt auch auf einem YouTuber hängen geblieben, Flying Uwe, den finde ich eigentlich ganz cool. Ja, aber diese ganzen anderen, so Marcel Scorpion, Ape Crime, dann dieser andere Spacko da, Leon Mascher, da denke ich mir so, Da Alter, brauchst du ja nur anfangen mit Bibi, die jetzt vor kurzem. ja, ey, Was für eine Grütze! Und alle das machen stimmt, was. Musik, ey, so, das verstehe ich nicht. Und das Schlimmste ist aber eigentlich bei Bibi, pass auf, ich war neulich, vor kurzem war ich mit Freunden im Club und alle haten diesen Song ja unfassbar, ne? Jeder findet ihn scheiße, ist ja auch absolut verständlich. Ich meine, das ist absolute Grütze, das ist keine Musik, das ist absoluter Scheißdreck, sorry. Und da waren wir auf einer Party und dann spielt irgendein Scheiß-DJ dieses Lied von dieser Bibi und ich stehe dort und krieg direkt einen Abfuck und wollte eigentlich sofort dort rausgehen und sagen, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und alle, die sich darüber aufregen. Was machen sie? Packen ihre Handys aus Snapchat und feiern und tanzen dazu. Und dachte mir, na, genau das will die doch, auch wenn es schlechte Promotion ist. Ihr Leute hört das und feiert halt trotzdem irgendwie. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, Das und finde ey, das Ding ist, wenn es ich in der absolut schrecklich. Disco gespielt wird, ne, dann ist die GEMA dahinter, dann kassiert die Geld, weißt du? So für jeden scheiß Alles vorbei. Play kassiert die Geld. Das muss man einfach mal so sehen. Ja, aber ich finde es schon geil, dass sie. Die erste ist mit wie viel? 1 Million Dislikes oder so? Oder waren es 100.000? Ach, ich weiß es nicht. Waren auf jeden Fall Ich genug. glaube, das hatte innerhalb von 24 Stunden 8 Millionen Aufrufe und 1 Million Dislikes, ja. Ja, wenn sowas war das, ne? Ey, Ja, super ja. krass. Ja, aber ich finde, um nochmal auf diesen YouTube-Rap-Film, Rap ist ja schon extrem Mainstream. Da muss man sich ja nur mal die Chartzahlen der letzten 2 Jahre, glaube ich, angucken. Ist ja irgendwie Rap ist wöchentlich. übelst groß geworden. Also gerade Eben, Deutsch eben. Rap ist überfasst. Und Ich Deutschrap glaube. ist auch sehr geil. Es ist eine unfassbar geile Szene, finde ich. Es gibt Ja, so viel zu entdecken. Es definitiv. gibt auch viel Scheißdreck, wirklich. Aber es gibt viele gute Künstler, die man sich rauspicken kann und sagen, hey, der hat was drauf. Das Ja, ist schön. ja. Ja, ist auch Und es ist halt. extrem, extrem breit gefächert an Styles und Inhalten, ne? Ja, jeder ist für jeden was dabei. Also, ich meine, jeder, der Autotune feiert, findet locker 10 geile Rapper mehr im deutschen Rap, die man feiern kann. Jeder, der halt normalen Oldschool-Film fährt, na gut, der Oldschool-Film ist leider ein bisschen verschwunden in meinen Augen, aber der wird auf jeden Fall zurückkommen. Ich hoffe Und doch. ja, ich weiß nicht. Ja, ich arbeite da gerade mit meinem Cousin an einer schönen geilen Oldschool-EP, auf jeden Fall, da wird was kommen. Also, wer Bock auf Oldschool-Rap hat, haltet euch bereit. Ey, wir machen hier nicht nur Werbung für uns selbst, ne? Nein, absolut gar nicht. Zieht durch Sierra Kid rein, ist am Ende der Folge das Fazit, meiner Ja, Meinung nach. aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und überziehen Ja. könnte man rein theoretisch auch. Ja. Ach, zu dem Konzept noch. Jetzt habe ich ganz am Anfang vergessen, ne? Ja. Ey, und zwar, ich habe mir überlegt, die Folgen, und das kann ja auch die Zuhörer interessieren. Und zwar, natürlich sollen die irgendwann auch auf iTunes bereitgestellt werden. Aber ich habe Okay. überlegt, das nicht sofort ab Folge 1 zu machen. Weil dann, wenn wir jetzt, sag ich mal, im 2-Wochen-Rhythmus weitermachen, dann klicken voll viele die erste Folge an und danach kommen die nie wieder auf uns zurück. Und Ja. wenn dann, sage ich ja, schon mal so 4, 5, vielleicht auch 6 Folgen da sind, dann haben die erstmal ein bisschen Stuff zum Hören und müssen nicht so lange auf neuen Stuff warten und bleiben dann auch dran. Ja, auf jeden Fall, das wäre cool. Ja, deswegen Es ist wird, halt, ja. ja, wie man halt auch merkt, wir sind recht ungeplant. Wir haben halt gedacht, lass uns das Ding starten. Wir haben halt einfach, wie ja vorhin gesagt, kein Bock auf so einen scheiß journalistischen Scheiß, sondern einfach quatschen, ein bisschen darüber reden. Und ey, ich meine, wenn uns jemand überzeugt, wer Bock hat, mal eine Runde mitzumachen, immer gerne. Also ich glaube, wir sind auch offen mal für neue Teilnehmer an dem Podcast, so als Definitiv. Gastteilnehmer, einfach mal andere Meinungen mit reinbringen. Das wäre auf jeden Fall geil. Ja. Also, Ja, dann kann man auch eine Konferenz wir sind das machen und dann auf läuft jeden das. Fall so eine Special-Folge mit allen, die Bock haben. Ja, so eine Teamspeak-Folge. Naja, auf jeden Fall. Oder wenn ihr Bock habt, sagt mal, hey, der und der Rapper, den kenne ich aus meiner Town, der ist super klein, hört euch den mal an und wenn er uns gefällt, vielleicht machen wir auch mal ein Interview mit ihm oder sowas. Also das Format ist sozusagen echt zu sagen, lasst uns ein paar geile Leute promoten, lasst uns Spaß haben, lasst den zuhören, was Cooles bieten, worauf man Bock hat und einfach auch ein bisschen abschalten kann, zuhören kann, denke ich. Das ist der Fall. Ja, definitiv. Also nicht irgendwie so ein vorgefertigtes Konzept. Eher lieber variabel, dynamisch, wenn noch was dazukommt. Keine Ahnung. Man Ja. kann ja auch, man muss ja nicht nur eine reine Talkfolge machen. Man kann ja auch wirklich einfach so irgendwie einen Song zeigen, sage ich mal, auch innerhalb dieses Podcasts und dann einfach danach so ein bisschen die Reactions Ja, sammeln und ein bisschen darüber bisschen sprechen. analysieren, genau. Ja. Ja, und ich glaube, wir sind halt auch beide so nicht unbedingt Menschen, die komplett nur auf Inhalt und allem achten, sondern ich bin halt zum Beispiel auch echt ein Fan von geilen Sound, wo ich Ja, auch gerne mal den Text nach hinten stellen kann, wie gesagt, das klingt für mich geil, dann kann das auch einfach ein geiler Song sein, auch wenn jetzt der Inhalt einfach nicht so prall ist, halt wenn du auch nicht nur Doppelreimer oder dreisilbige oder was auch immer für Reimer hast, das ist echt teilweise. das Phänomen hatte ich ja jetzt beim letzten Flair-Album mit Jalil und auch bei Vibe zum Beispiel. Inhaltlich, ja, es ist halt Track für Track irgendwie das gleiche Konzept inhaltlich, aber ich sag mal, die Hooks sind extrem geil und die Beats passen einfach, ne? Und ja, und dann finde ich einfach, also ich höre das eigentlich auch nur, weil der Sound irgendwie geil ist, so das ganze Setting drumherum, ne? Wie der Beat sich aufbaut, wie Ja. die Stimme draufkommt. Und da kann man manchmal auch darüber hinwegsehen, dass es inhaltlich eigentlich immer das gleiche ist. Ja, oder halt auch mal völliger Schwachsinn. Ich meine, es gibt so viele schwachsinnige Songs, die Leute feiern. Oder das ist, ich habe jetzt gerade kein Beispiel im Kopf, aber gibt es auf jeden Fall genug. Das ist super geil. Definitiv. Zum Beispiel hier, wie hieß der nochmal? Mo 030 der ist ja auch von EGJ jetzt gekickt worden vor 2 Wochen oder so. Echt? Ja, der wurde ja erst gesigned, war auf dem Black Friday Album drauf und jetzt ist der wieder raus. Hat Bushido gesagt, kein Bock mehr, du bist ein Lappen. So in die Ja, Richtung. Aber Alter. der hat auch, ich weiß nicht, ob du den Song kennst, Fake Friends. Oh, vom Hören vielleicht, aber. Alter, der musst du dir mal später reinziehen. Also Aber auch schon so Trap-mäßig halt wieder, ne? Aber die Hook, ey, so schief, so. Warte mal, vielleicht krieg ich's noch hin. Ist irgendwie, ich habe keine Zeit mehr für Fake Friends. So, der zieht dieses ja. Oh. Friends voll lang und dann so So voll schief. Also ich glaube noch schiefer als ich wie gerade. dieser fette Ali Boomer hier, der auch immer Ja, so. aber glaub mal, noch viel, viel Noch viel schlimmer. schlechter. Ja, Okay, dann also, lass mir mal reinziehen, aber ich glaube, einmal reicht dann auch, ja. definitiv. Also ich fand sein voriges Lied ganz geil, dieses Alles wird wahr, mit produziert, glaube ich, von My Vision Blurry oder so. Ist auch auf YouTube und war, glaube ich, ein Special von 16 Bars oder hiphop.de. Das fand ich extrem geil. Davon ist ja auch der Remix mit Bushido auf der Bonus-CD von Black Friday. Ah, krass. Und da fand ich es wieder nicht so geil. Aber wusstest du, dass Bushido jetzt auch Nas richtig gesigned hat? Nas? Lars, Ach, Alter. Lars, ja, ach, Lars, Das hat Limited, ich dachte schon Alter. hier Nas, den Ja. Ami-Rap. Aber Nas habe ich dieses Jahr live gesehen, Alter. Super live, super Der ist geil. Hammer. Also ich habe den, Ja. ich finde, der gehört auch so in diese Top 10 der underrated Ja, auf Rapper, jeden. ne? Also. Obwohl der, ich meine, Deutschland vielleicht ist er nicht so bekannt, aber dort, wo er herkommt, ey, ich glaube, da Der hat er schon. Ich meine, guck mal, kommt. Nas ist einfach auch eine Ikone schon mittlerweile. Und da Der weißt du kommt nämlich ja auch. aus meiner Region hier, ne? Der Echt? Lars ist eigentlich ein Ach so, Lars, ja. Gütersloher und das ist die Nachbarstadt meiner Heimatstadt, Ja. Bielefeld. Und ja. Lars ist auch ein unfassbar krasser Lyriker einfach, finde ich. Mega. Deswegen ist er auch bei Erst guter Junge, damit er die nächsten Top 10 Alben schreiben kann. Ja, für bestimmte. Ja. Ja, gut, weiß nicht. Nee, Lars ist schon krass. Ich mag Lars so von der Lyrik her auf jeden Fall. Flow auch okay. Ich mag halt seine Stimme einfach nicht so. Ist nicht so meine Lieblingsstimme, die ich jetzt hören würde. Aber Lars kriegt definitiv auch Props. Ja, Absolut, ja. was der schon gerissen hat. Auch gerade bei Rapper Mittwoch war der einmal dabei, Alter. Krass, krasses Battle. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Super krank. Ja, ich habe den sowieso schon immer so ein bisschen verfolgt. Ich finde seine Albensachen finde ich immer viel schlechter als seine Features und seine Live-Dinger. Live und seine Features, die sind extrem geil, aber seine Alben, Ja. da gibt es immer so ein paar Tracks, die man einfach skippt, finde ich. Was meiner Meinung nach vielleicht auch an den Mitteln liegen kann, die er hat, dass er irgendwie auf so semi-professionelle Produzenten zurückgreifen muss oder so, ich weiß es nicht. Naja, ich sag mal, ich glaube, bei ihm ist es halt auch einfach so, dass er auch so ein Ding hat, er will halt auch rough und real sein. Also, Ja. ich meine, welcher Rapper ist nicht real, wenn Lars, ne? Ach du Scheiße. Aber ja, ich meine. Ich meine, man kennt das ja von sich selber, wenn man einfach im Kinderzimmer steht, quasi und seine Lieder aufnimmt, ist ja jetzt auch nicht so krass. Aber ich gönne ihm das auf jeden Fall, dass er dort gesigned ist und hoffe, dass er dort auf jeden Fall auch mal noch ein geiles Album raushauen kann, was auch mal ein bisschen durch die Decke geht und halt quasi Deutschland auch mal ein bisschen feiert. Bis auf Ja. die Ur-Rap-Kenner. Ich sag mal, über EGJ wird er ja hoffentlich diese Möglichkeit jetzt bekommen. Und der hat ja auch auf dem Dreams-Album von Shindy ein Skit, also auf einem Skit quasi was gerappt, ich glaube zum dem Song Zahlen von Okay. Shindy. Extrem geil, 16 Bars, geht richtig ab. Musst du dir auch mal anhören auf Spotify. Und jetzt auf dem Black Friday Album, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Song heißt, aber auch extrem gut. Da hat er einen Part gerappt auf dem Bushido Album. Und ja, ich glaube, wenn er so diesen Style fährt und dann ein Album rausbringt, dann spricht er sowohl seine alte Base und dann nochmal ein bisschen so den Mainstream an, dass er hoffentlich mal Top 10 geht. Ja, wäre auf jeden Fall, würde man ihm gönnen für den Weg, den er nimmt, was ich sage. Definitiv. Alter, das muss ich auch noch gerade anreißen. Und zwar gestern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ist, glaube ich, vorgestern oder gestern Morgen, Grabrede von Julians Blog online Ja. gekommen. Oh Gott, Und Alter. dann hat hier, wie heißt Nein, er? das heißt PA nicht. Sport. Ja, es heißt aber nicht Julian's Blog, sondern er Ja, heißt jetzt Julian Julian Boss. Boss. Ey, krass, Alter. Ne? Also da habe ich mir auch gedacht, nee. Wie findest du das Gesamtbild? Ich fand diesen Julian Boss Song extrem scheiße, muss ich sagen. Diese Line mit "Du bist wie eine Capri-Sonne, ich muss in dich reinstechen" oder so, hat er, glaube ich, auch Alter. schon geklaut. Den hat er, glaube ich, PA gegen San Diego gebracht, meine ich. Ich glaube, dass das vielleicht auch eher so ein quasi so ein Trigger war, weißt du, ja. Insider-Ding, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, es ist echt sauber produziert. Da kann man echt nichts absprechen. Da steckt auf jeden Fall Arbeit drin. Ja, die Aber wahrscheinlich San Diego gemacht hat, ne? ich weiß aber nicht irgendwie das Zusammenspiel. Ich meine, das Video ist an sich ganz atmosphärisch, aber voll langweilig. Da passiert nichts, außer dass er irgendwas ausgräbt, was reinschmeißt und dann ist vorbei. Also, Ja, ich hätte mir da mal ja, ein bisschen Action von ihm vor der Kamera gewünscht, dass er sich mal präsentiert, aber ich weiß nicht, er hat gesagt, ey, Grabrede, das Ding wird übelst groß und dann kommt da so ein Track. Ich meine, er ist nicht komplett scheiße, aber mir gefällt es nicht. Und ich finde jetzt auch, dadurch, dass er sagt, Gegnerbezug, Punchlines und so, na, Dicker, was machst du denn da? Du nennst dich dieser Analytiker von Rap, weißt du, und dann kommt so ein Ding und ich weiß nicht, ich finde, Julian ist halt einfach besser als dieser Julians Blog-Typ, der seine Blogs macht, der seine Battles macht. Das finde ich geil, finde ich gut, macht er auch sehr geil. Aber ich weiß nicht, Rap kann ich ihm nichts abgewinnen einfach. definitiv, ja. Ja, also ich hoffe ja einfach, dass PA an der Sache einfach mal was mitnimmt, so an Aufmerksamkeit wieder, weil der hat ja innerhalb von 24 Stunden gekontert quasi. Echt, hat er Und schon gefunden? ja, seit gestern Nachmittag oder frühen Abend, ich glaube seit 19 Uhr oder so online. Und das Geile daran war, kannst du auch auf seiner Facebook-Timeline noch sehen, der hat die Produktion quasi live gemacht. Der hat so ein Ach, krass. Facebook-Live-Video gemacht und hat dann wirklich parallel geschrieben, gerappt, aufgenommen, eine Hook eingesungen und so weiter. Also hat das komplett live gemacht. Und ich muss sagen, dafür, dass er in diesem Fenster von 24 Stunden war und ich glaube vielleicht 3, 4 Stunden produziert und also ein Beat hat er sich gepickt und dann innerhalb von 3, 4 Stunden geschrieben und aufgenommen. Und ich muss sagen, dafür ist das extrem geil, wenn man überlegt, dass Julian schon, glaube ich, letztes Jahr einen Diss-Track angekündigt hat und dann kommt da so eine hingerotzte Scheiße und er sagt dann Ja. einfach, ich konter mal und ballert da nach 4 Stunden so einen Track hin, der auf Aber jeden Fall auf Augenhöhe ist, ne? was viele auch spekuliert haben, dass es Julian quasi aus in dem Sinne gemacht hat, er haut diesen Track raus und hofft darauf, dass PA kontert, dass er auf PA kontern kann und dann erst zeigen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber dann hätte er das Ding nicht so krass ankündigen sollen, wenn es so wird. Ja, Aber ich ja. bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob sich das hochschaukelt oder ob es das jetzt war. Aber ich werde mir auf jeden Fall den PA-Track mal reinziehen. Muss ich definitiv sagen, werde ich mir Ja, mal an. also ich finde PA sowieso extrem, also so als Künstler auch total underrated wieder. Weil, ja, ich Aber meine, der hat schon ich weiß nicht, sein. ich habe halt das Gefühl, der Ja. hatte schon seinen Fame. Ich finde aber halt leider schade an PA, dass er sich immer nur hochzieht, wenn er irgendwen dissen kann. Das zeigt zwar für Ah. mich, dass, Also ich ja, finde. Ich finde ich jetzt kann. sein letztes Ding extrem geil, sein Album hier Verloren im Paradies, extrem geil. Titelsong war geil, das Album selbst ist geil. Also ich finde Muss so ich ganz ehrlich sagen, künstlerisch habe ich mir Hammer. nicht groß angehört. Ich habe ein, zwei Tracks gehört, hat mich halt nicht gefallen. Ich kann mich halt erinnern, irgendwann hat er so einen Track gemacht, 150 Bars oder was weiß ich, wo auch nur wieder Leute disst oder so. Und das ist halt für Ja, nee, mich. das war aber, glaube ich, was anderes. Und zwar ging es ja darum, dass ihm viele so irgendwie so einen Rassismuskram vorgeworfen haben und Okay, dass ja. er schiitisch ist oder sonst was und Ja. irgendwie im Glaubenskrieg unterstützen wollen würde oder so ein Kram. Ja, irgend Und sowas, da ja. hat er halt gewettert, sage ich mal, in diesen, ich glaube, 100 Bars Legacy oder so hieß das, ja. Ja, kann schon sein. Ja, werde ich mir auf jeden Fall PA mal reinziehen. Ja, und jetzt, ich weiß nicht, jetzt zum Ende würde ich auf jeden Fall noch mal kurz sagen, Sierra Kid, wenn ihr Bock habt, zieht ihn euch rein. Ich bin auf jeden Fall riesen Fan. Falls du das selber mal hörst, Sierra, Props an dich. ich würde als Songs vorschlagen, die ihr euch anhören könnt, auf jeden Fall Dein von FSOD, Cold von FSOD, jetzt dann von Before Fun EP, Xanny kann man sich reinziehen und jetzt vom neuen Album auf jeden Fall Cobain, Go-Go und so ein Scheiß, also Ja, zieht's euch rein. Wavy fand ich ganz geil von ihm. Wavy ist auch Oder geil, ja, das ist Wavy, ja, ja, ist ja richtig mit cool. Mena zusammen, ne? Ja, Ja, ja. richtig geiler Sound. Ja, aber ich glaube, es ist jetzt auch seit ein paar Tagen noch eine weitere Single draußen. Die fand ich allerdings wieder nicht so geil, weil es war so mega Cloud-Rap-mäßig Ah, meinst du hier Senso? mit Famous Dex, Set a Trend oder so. Ja. Okay, Fand ich nicht so geil. ja, er hat zum Beispiel auch ein Lied rausgehauen, das hieß Sensor, was jetzt auf dem neuen Album ist, ist halt hier mit Mike Singer. Ich weiß nicht, ob Ja, du das den fand ich kennst. auch ganz geil, aber da Also war. der Text, ich finde den Text da unfassbar gut und ich finde auch Sierra einfach melodisch unfassbar gut. Ich verstehe nicht, warum er sich diesen Mike Singer in diese Hook geholt hat. Es passt gut zusammen, aber ich finde fast, dass er melodischer und fast geiler singt auf diesem Beat als dieser Mike Singer selber, der eigentlich Singer ist und Sierra eigentlich eher ein Rapper ist. Ich meine, da gibt es ja diese Stelle, wo er singt, alles friert ein und das ist für dich so episch, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, Alter, das ist so geil. Also Sensor auf jeden Fall auch wert, gibt es auch mit Video auf YouTube. Fast alle Tracks, die ich genannt habe, sind mit Videos auf YouTube. Ja. Ja. Also von mir Props an Sierra Kid. An der Stelle auch nochmal, ich glaube, jetzt kommen wir langsam auf das Ende zu. Ja. Und zwar gestern YouTube Footprints, hast du hoffentlich gehört, oder? Footprints, warte mal Ja, da. okay, du hast das nicht gehört. Alter, ich dachte, du bist voll im Rap-Film. Was ist da los? Ich Und bin gefühlt zwar. seit 3 Tagen, seit der Ewigkeit wieder zu Hause. Ich muss IBSB Ja, aufholen. du bist voll das Festivalkind, ne? Ah, doch, Footprints, doch, habe ich Von gehört, von Matrix, Mann. Matrix. Ja. Ja, Mann. Klar, Extrem habe ich vorhin geil. erst angehört. Ja, sehr geil. Ja, Sehr habe schöner ich voll Mix. gefeiert, ey. Ja, Also, genau. Auch Weihrauch. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir Matrix. so erstmal Matrix, ganz genau, und Ja. vorher das Album mal durchhören und dann, dass man so ein bisschen Talk hat, weil der ist ja auch, was so underrated angeht, also Hey, auch unbekannt, komplett alleine, aber extrem, ja, genau. Alter. Auch sein Motto von dem Album oder von seinem Merch finde ich ganz geil, irgendwie Fuck the Majors oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, Oder naja. Destroy Majors, ich weiß es nicht mehr genau, aber Genau. finde ich Davon extrem. mehr beim nächsten Mal. Eben, ganz genau. Ja, warst du am Rendern nebenbei? Du hast Nee. gesagt, du hast ein Video geschnitten. Ich bin gerade am Videoschneiden. Ich habe quasi nur die Vorbereitung zum Schnitt gemacht, weil ich Ach habe. so, weil ab und an, weil jetzt ist es nicht mehr so, aber vorher war immer deine Verbindung ganz kurz am Haken, so alle 2 Minuten oder so. Struggeln. Ja, ein Nee, wer bisschen. weiß, was das ist. Ja, egal, aber dann haben wir jetzt die erste Folge im Kasten, die irgendwann auch hochgeladen wird, jetzt am Wochenende. Ich würde, glaube ich, sagen, wir machen das erstmal über YouTube, ne? Dass wir die Folgen einzeln auf YouTube hochladen. Parallel lade ich die auf. Ich habe auch einen Blog vorbereitet an der Stelle. Props up, Props mit PZ geschrieben. .wordpress.com. Okay, krass, cool. Ja, dass wir so einen Blog haben, da kann man nämlich dann so ein Feed erstellen quasi, den man dann bei iTunes reinstellt. Natürlich, ja. Und die Idee dahinter ist halt, dass man dann immer automatische Updates hat. Sobald man einen Blogpost macht mit einer Folge, ist das auch automatisch direkt bei iTunes online. Sehr gerne. Ja, und wer Updates haben will, wir haben auch eine Facebook-Seite, die nennt sich genauso Props Up. Ganz genau. Wer, dann zieht es euch rein und Ich habe auch jeder, einen der dabei war, Twitter-Account vielen Dank gemacht. fürs Moment Zuhören. mal, ich habe auch einen Achso. Twitter-Account gemacht. Oh mein Gott, ich habe noch nie Twitter benutzt. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber dann dachte ich so, okay, dafür kannst du mal Twitter Dann machen. jetzt Props Up auch auf Twitter. In allen sozialen Netzwerken, außer Instagram. Kommt auch noch. Da könnt ihr dann unsere Fratzen mal begutachten, wenn ihr dann kommt. Definitiv. Alles klar, dann würde ich sagen, Vielen Dank danke. fürs Zuhören Ganz und genau. Und bis bis zum nächstes nächsten Mal. Mal. Alles klar, hau rein. Jo, du auch, ciao. Legen wir jetzt auf, oder? Ja, können wir machen, wenn du Ich willst. meine, du kannst es ja auch dann cutten einfach. Ja, ich warte mal, ich drücke auf Stop Recording, dann sage ich jetzt nochmal Tschüss zu unseren Zuhörern. Auf Tschüss. Wiedersehen.